Es ist eine Aufnahme des Westdeutschen Rundfunks und es sprachen Hans-Jörg Felmy, Margot Leonhardt, Heinz Schimmelpfennig, Walter Jukisch, Wolfgang Schirlitz und andere. Regie Otto Kurt.